Erster König Darius gab einen Befehl. Sie sollten im Archiv suchen. Das Archiv war in Babel. Dort waren Schätze. Zweiter, sie fanden eine Schriftrolle. Sie war in der Burg Amita. Amita ist in Medien. Auf der Rolle stand, wichtige Aufzeichnung. Dritter König Kyros gab einen Befehl. Das war in seinem ersten Jahr. Der Tempel in Jerusalem soll wieder gebaut werden. Dort bringt man Opfer dar. Die Mauern sollen 60 Ellen hoch sein. Sie sollen 60 Ellen breit sein. Vierter, es soll 3 Schichten Steine geben. Es soll eine Schicht Holz geben. Der König bezahlt die Kosten. Fünfter König Nebukadnezar nahm Gold und Silber. Er nahm es aus dem Tempel in Jerusalem. Er brachte es nach Babel. Diese Dinge sollen zurückgegeben werden. Sie sollen wieder in den Tempel kommen. Sechster Tatnai und Starbosnai sind Statthalter. Sie und ihre Freunde sollen sich fernhalten. Sie sollen die Arbeit am Tempel nicht stören. Siebter, lasst die Arbeit am Tempel Gottes zu. Die jüdischen Führer sollen den Tempel bauen. Sie sollen ihn am alten Ort wieder aufbauen. Achter, ich, Darius, gebe einen Befehl. Ihr sollt die jüdischen Führer bezahlen. Das Geld ist für den Tempelbau. Es kommt von den Steuern. Bezahlt es pünktlich und ganz. Neunter, sie brauchen Stiere, Widder und Lämmer. Das ist für Opfer an Gott. Sie brauchen auch Weizen, Salz, Wein und Öl. Die Priester sagen, was sie brauchen. Gebt es ihnen jeden Tag. Zehnter, sie sollen Gott gute Opfer bringen. Sie sollen für den König beten. Sie sollen auch für seine Söhne beten. Elfter, ich, Darius, gebe einen Befehl. Wer dieses Gesetz ändert, wird bestraft. Ein Balken wird aus seinem Haus genommen. Er wird daran getötet. Sein Haus wird zum Müll. Zwölfter, Gott wohnt an diesem Ort. Gott soll Könige und Völker zerstören. Wenn sie das Gesetz ändern wollen. Oder wenn sie den Tempel zerstören. Ich, Darius, habe befohlen. Macht es genau. 13. Tatnai und Starbosnai folgten dem Befehl. Sie und ihre Freunde taten es genau. König Darius hatte es so gesagt. 14. Die jüdischen Führer bauten den Tempel. Die Propheten Haggai und Sachaja halfen. Sie beendeten den Bau. Gott hatte es befohlen. Auch die Könige Kyros, Darius und Artaxerxes. 15. Der Tempel war fertig. Das war am 3. Tag des Monats Adar. Es war im 6. Jahr von König Darius. 16. Die Israeliten feierten. Priester und Leviten waren dabei. Alle, die aus der Gefangenschaft kamen, waren froh. Sie weihten den Tempel Gottes ein. 17. Sie brachten Opfer dar. Sie opferten 100 Stiere. Sie opferten 200 Widder und 400 Lämmer. Für ganz Israel opferten sie 12 Ziegenböcke. Das war für die 12 Stämme. 18. Sie teilten die Priester ein. Sie teilten die Leviten ein. Sie sollten Gott in Jerusalem dienen. Sie folgten den Regeln von Moses. 19. Die Leute, die zurückkamen, feierten Passa. Das war am 14. Tag des ersten Monats. 20. Die Priester und Leviten waren rein. Alle waren sauber. Sie schlachteten das Passalamm. Das war für alle, die zurückkamen. Auch für die Priester und für sich selbst. Rasse 21. Die Israeliten aßen das Passalamm. Das waren die, die zurückkamen. Auch andere Leute aßen es. Sie hatten sich von schlechten Leuten getrennt. Sie wollten Gott, den Gott Israels, suchen. 22. Sie feierten 7 Tage lang. Es war das Fest der ungesäuerten Brote. Sie waren sehr froh. Gott machte sie glücklich. Er half ihnen durch den König von Assyrien. Der König half beim Bau des Tempels.